Ich glaube zwar nicht, dass Gott solchen Menschen Unglück schickt, aber es wird alles andere als angenehm sein. Ein gutes Beispiel dafür ist Jakob. Jakob hat seinen Vater Isaak getäuscht. Dieser war fast ganz erblindet, was Jakob ausnutzte. Denn Esau war sehr haarig. Jakob hingegen war ein aalglatter Bursche. Als Isaak dann seinem erstgeborenen Sohn Esau seinen Segen geben wollte, kam Jakob, verkleidet mit Ziegenfell. Sein Vater berührte ihn und sagte, du fühlst dich an wie Esau, aber du klingst wie Jakob. Er hat seinen Vater hinters Licht geführt. Aber war das vor den 10 Geboten? Ja. War er unter dem Segen Abrahams? Ja. Gab es trotzdem eine Zurechtweisung? Absolut. Und wie hat Gott ihn zurechtgewiesen? Einige Jahre später wurde Jakobs Lieblingssohn Josef von seinen Brüdern verkauft. Sie brachten Jakob Josefs bunten Mantel, den er von seinem Vater geschenkt bekommen hatte. Nun war der Mantel getränkt im Blut einer Ziege. Jakob fragte entsetzt, wo ist Josef? Sie erzählten ihm, ein Löwe habe ihn erwischt. Tut uns leid, Papa, tut uns leid, Papa. Und er weinte bitterlich. Das war hart. Welch Ironie, nicht wahr? Er hatte seinen Vater mit einer Ziege getäuscht. Und jetzt wurde er mit der gleichen Methode von seinen Söhnen getäuscht. Auf diese Weise erfuhr er Züchtigung. Er log seinen Vater an und später wurde er von seinen eigenen Söhnen angelogen. Er hat seinen Vater getäuscht und wurde im Gegenzug von seinem Schwiegervater Laban getäuscht. Es gibt also durchaus göttliche Züchtigung. Sei dankbar dafür. Ich verstehe die Leute nicht, die behaupten, Gott würde uns nur durch sein Wort zurechtweisen. Denn die, die es am meisten brauchen, sind nicht da, um seine Botschaft zu hören. Sie lesen auch nicht die Bibel. Sie leben in Sünde und hören sich bestimmt nicht die Predigten von Pastor Prince an. Deswegen heißt es in Hebräer über Züchtigung, alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Das aufs Bibelstudium umgedeutet, alles Bibelstudium aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Unpassend, nicht wahr? Genau, das trifft es nicht. Die Hauptmethode, wie Gott uns erzieht, ist durch sein Wort. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Wenn wir in Sünde leben, beschäftigen wir uns nicht mit seinem Wort und sind der Predigt fern. Daher lässt Gott uns manchmal durch Umstände lernen. Vielleicht bekommst du plötzlich einen noch schwierigeren Chef oder dein Geschäft könnte scheitern. Das macht dir dann schlagartig bewusst, dass da etwas nicht stimmt. Beneide also nicht jemanden, der in Sünde lebt. Aber das heißt nicht, dass du unter dieser Züchtigung stehst. Wenn jemand wirklich wiedergeboren ist, wird der Vater ihn erziehen. Versteht ihr? Wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist. Ihr lebt nicht in der Sünde, nicht wahr? Man kann mal sündigen, aber man bleibt nicht dabei. Ein Gummiball, man kann ihn quetschen und in die Länge ziehen, aber wenn man ihn loslässt, nimmt er wieder seine wahre Form an. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Der Teufel kann dich zwar manchmal verleiten, aber du findest immer wieder zurück, weil das deine wahre Natur ist. Ein Schwein suhlt sich im Schlamm. Es war von Anfang an ein Schwein und nie ein Schaf. Wenn ein Schaf in den Schlamm gerät, fühlt es sich unwohl und fängt an zu blöken. Ein Schwein aber genießt den Schlamm und denkt sich, das ist das wahre Leben. Chop, chop, chop, pop, chop. Der Schlamm ist so schön. Da habe ich Schwein gehabt. Du könntest zwar mal in Sünde geraten, auch wenn ich das nicht empfehlen kann. Mehr noch, wenn du die Gnade verstehst, musst du nicht sündigen. Trotzdem, es kann vorkommen, dass du mal in Sünde gerätst. Aber das ist nicht dein Dauerzustand. Lebt jemand dagegen konstant darin, erwartet ihn Züchtigung. Und ehrlich, ich wäre da lieber nicht in seiner Position. Aber selbst diese Züchtigung ist ein Zeichen von Gottes Liebe. Denn danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit, denen, die durch sie geübt sind. Gott wird das regeln, okay? Zurück zu Galater 3. Lebst du im Glauben und bist du durch den Glauben gerechtfertigt, gesegnet, wie der gläubige Abraham? Oder lebst du unter dem Gesetz und bist verflucht? Zum Abschluss möchte ich dir noch einige letzte Bibelstellen zeigen. Damit möchte ich betonen, dass wir stets sicherstellen sollten, fest auf dem Gnadenboden zu stehen. Wie kannst du sicher sein, dass du auf dem Fundament der Gnade stehst? Du kannst mit Gott reden, so als wäre er direkt bei dir. Du bist ununterbrochen im Allerheiligsten. Gott sieht keine Sünde auf dir. Er begegnet dir wie Jesus. Du bist angenommen durch den, den er liebt. Amen. Ist dir das bewusst? Sagst du zu Gott, Abba oder Papa? Vater, Abba, Vater. Lebst du in einem Geist der Sohnschaft oder fühlst du dich wie ein Sklave? Nicht wie dieser Sohn, der in den Sklavenzustand zurückfällt. Du hast diesen Geist der Sohnschaft. Daran erkennst du, dass du auf dem Gnadenboden stehst. Agierst du aus Glauben oder aus Taten heraus? Sorge dich nicht um die Taten. Glaube richtig und gute Taten werden folgen. Nicht tote Werke. Dein Glaube ist das, was dich trägt. So lebst du. Und das alles verdanken wir Jesus. Zum Abschluss möchte ich euch das mitgeben. Jesus hat viele Namen und Titel. Welchen Titel benutzt er im Evangelium am meisten für sich selbst? Weiß das jemand von euch? Welchen Titel benutzt er am meisten für sich selbst? Er ist der Sohn Davids, der Messias, der König von Israel, der wahre Weinstock, der Weg, die Wahrheit, das Leben und der gute Hirte. Er ist der Sohn Gottes, der Menschensohn. Aber welchen von all diesen Titeln verwendet er am häufigsten? Sohn des Menschen. Warum das? Der Sohn des Menschen ist ein Titel für den Messias. Wenn er wiederkehrt, wird er als Sohn des Menschen herrschen. Die gesamte Erde wird ihm unterstellt sein. Daniel hatte eine Vision. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft. Freunde, Jesus wird wiederkommen. Verborgene Christen werden dann in Herrlichkeit erscheinen. Diejenigen, die verspottet wurden, werden in voller Pracht vor Gott treten. Die Söhne Gottes werden sich zeigen. Der Fluch wird von der Erde genommen. Und jedes Knie, ob gläubig oder nicht, wird sich beugen und bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Es wird keine Krankenhäuser mehr geben, keinen Bedarf an Polizisten. Frieden und Gerechtigkeit werden die Erde erfüllen. Sehen wir uns nach diesem Tag? Er kommt wieder, das steht in der Bibel klipp und klar. Das erste Mal wird der Sohn des Menschen im Neuen Testament erwähnt, als Jesus sagte, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das ist das erste Mal, dass er sich im Neuen Testament als Sohn des Menschen bezeichnet. Bemerkenswert, er hatte keinen Ort zum Ausruhen. Er, der die Sterne ins All setzte und das Universum schuf, durch ihn wurde alles ins Leben gerufen. Und trotz alledem hatte er keinen Platz für seinen Kopf. Er kam als Diener. Es berührt mich tief, wenn ich darüber nachdenke, dass der Herr der Herrlichkeit als Mensch zu uns kam, nur um für uns zu sterben. Liebt ihr ihn nicht auch? Doch der Vater im Himmel wird alles wieder gut machen. Für all die Zurückweisungen, den Spott und das Leiden, das Jesus ertragen musste, wird der Vater für Entschädigung sorgen. Das Haupt, das keinen Ruheplatz fand, wird eines Tages gekrönt sein. Die letzte Stelle, an der von seinem Haupt im Neuen Testament die Rede ist, finden wir in der Offenbarung. Die letzte Erwähnung seines Hauptes. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone. Das werden wir eines Tages mit eigenen Augen sehen. Für jede Demütigung und jeden Rückschlag wird der Vater eine Erhöhung vorbereiten. Für jedes Leiden, das Jesus für uns auf sich genommen hat, wird er von seinem Vater mit Ruhm gekrönt. Und auch ihr, so wie David und seine Männer. David sollte König sein, aber er wurde verfolgt und musste sich verstecken. Als es aber soweit war, wurde er gekrönt. Und alle, die in den schwierigen Zeiten bei ihm gewesen waren, wurden auch in seiner Herrlichkeit erhoben, weil sie mit ihm verfolgt worden waren. Wenn also andere dich wegen deines Glaubens verhöhnen oder dir Scham zufügen, dann wisse, dass Gott dich rechtfertigen wird. Wenn Jesus in Herrlichkeit zurückkommt, wirst auch du in dieser Herrlichkeit strahlen. Sein vergossenes Blut hat uns gerecht gemacht. Die Welt versteht das nicht, sie ist blind. Es mag so aussehen, als würden weltliche Menschen das wahre Leben genießen. Aber in Wirklichkeit sind wir es, die das Leben in Fülle haben. Oder um ein neues Wort zu verwenden, wir sind am Saoen von Sao. Ja, das habe ich gerade erfunden. Das beschreibt unser Leben perfekt. Und alle Kinder Gottes sagen, Amen, preis den Namen Jesus. Jeder senke den Kopf und schließe die Augen. Am Ende dieses Gottesdienstes will ich euch noch segnen. Doch zuvor möchte ich noch kurz zu den Christen hier sprechen. Auch wenn ich nicht alles über euer Leben weiß, ist mir eines klar. Unsere gemeinsamen Herausforderungen drehen sich oft um Familie, Gesundheit, unsere finanzielle Situation und Beziehungen. Und Gott ist nicht ahnungslos bezüglich all dieser Sorgen. Dein Vater weiß genau, was du brauchst. Aber trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit ist ein Geschenk. Wenn du glaubst, aus Glauben gerecht zu sein, dann wird dir alles andere zufallen. Daher, liebe Gläubige, stellt euch folgende Frage. Ich frage nicht, ob ihr den Unterschied zwischen Gesetz und Gnade kennt. Vielleicht seid ihr ja schon seit vielen Jahren hier. Aber ich möchte wissen, ob ihr aus persönlicher Erfahrung wirklich in der Gnade lebt, auf dem Fundament der Gnade steht. Fühlst du dich von Gott beschenkt und versorgt? Oder fühlst du nur Forderungen? Stehst du in der Gnade, also was Gott für dich ist? Oder unter dem Gesetz, was du für Gott bist? Hast du das Gefühl, alles ist vollbracht? Oder denkst du ständig, ich muss noch so viel tun? Bist du innerlich zur Ruhe gekommen oder ständig gestresst? Und an alle, die sich angesprochen fühlen, frag dich, ob du Gott als Abba, als deinen Vater bezeichnen kannst, mit dem tiefen Bewusstsein, von ihm geliebt zu werden. Nicht als von einem Richter, sondern als von einem Vater. Wenn du dieses Gefühl und Bewusstsein nicht hast, dann stehst du noch unter dem Gesetz. Bist du dir der Nähe Gottes bewusst, dass es keine Distanz zwischen Gott und dir gibt, dass keine Sünde auf dir liegt, dass du in seinen Augen sündlos bist? Bist du dir darüber im Klaren, dass durch das Opfer am Kreuz all deine Sünden getilgt wurden? Kannst du vor Gott im Allerheiligsten stehen, und du bist immer dort, und sicher sein, dass er dich makellos sieht, geliebt und angenommen in Christus. Vollkommen. Jetzt für all jene unter euch, die bisher ihr Vertrauen noch nicht auf Christus gesetzt haben, ich glaube, ihr habt verstanden, dass ich das Evangelium verkündet habe. Das ist die frohe Botschaft, keine Religion. Und du denkst vielleicht, Pastor, ich möchte mein Vertrauen auf Christus setzen, glauben, dass er an jenem Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Ich möchte glauben und gesegnet werden wie Abraham. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist und dass Gott ihn ohne deine Sünden von den Toten auferweckt hat, was bedeutet, dass all deine Sünden beglichen sind, dann kannst du gerettet werden. Sprich mir jetzt dieses Gebet nach. Himmlischer Vater, danke für das Geschenk deines Sohnes, meines Herrn und Erlösers Jesus Christus, der für meine Sünden am Kreuz starb und für meine Rechtfertigung von den Toten auferstanden ist. Danke, dass ich durch ihn auf Gnadenboden stehe. Alle deine Segnungen gehören mir. Christus hat mich von dem Fluch erlöst. Ich stehe nicht länger unter diesem Fluch. Danke, Vater. Jesus Christus ist mein Herr. Im Namen von Jesus. Amen. Wenn du mitgebetet hast, lieber Zuschauer, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. All deine Sünden sind vergeben. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Gott hat dich angenommen und möchte, dass du weißt, er ist für immer dein Vater. Es ist eine Beziehung aus Liebe. Erhebt euch. Lobt den Namen von Jesus. Halleluja. Und bedenke, was der Psalmist in Psalm 91 sagt. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Wer von euch wird diese Woche reisen? Wenn du es tust, hab niemals Angst zu reisen oder zu fliegen. Warum? Weil du den Schutz des Höchsten hast. Dieser Ort, von dem der Psalmist träumte, ist jetzt unsere Realität. Wir sind jetzt an diesem Ort, unter dem Schatten des Allmächtigen. Er ist unser Vater. Also erhebt eure Hände, hier und überall, wo Menschen zuschauen. Diejenigen von euch in der Grace Revolution Church, ich habe euch lieb und denke oft an euch. Erhebt eure Hände überall, wo ihr das gerade seht, denn ihr seid die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Weil eure Sünden im Blut Christi vergeben wurden, weil der Herr euch niemals eure Sünde anrechnen wird. Die Gnade Gottes ist überall auf euch. Ich verkünde euch, dass euch diese Woche der Herr mit den Segnungen des Vaters Abraham und den Segnungen aus 5. Mose 28 segnet. Und dass der Herr euch, eure Familien, vor Schaden, Gefahr, Terror, Übel, Krankheit und Tod bewahrt. Im Namen von Jesus. Und der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten, sei euch gnädig. Hebe sein Angesicht über euch und schenke euch Shalom, Gesundheit, Vollkommenheit und Frieden. Im Namen von Jesus. Und alle Leute sagen Amen. Ich habe euch alle lieb. Danke, dass ihr gekommen seid.